Meditation für den Blasenmeridian. Suche dir einen schönen, gemütlichen Ort aus, an dem du dich jetzt für diese Meditation entspannen kannst. Setz dich hin, entweder im Schneidersitz oder auf einen Stuhl und deine Füße nebeneinander auf dem Boden platziert. Du kannst dich aber auch gerne hinlegen. So wie es für dich angenehm ist. Bitte denke daran, dass du warm genug bist, damit du während der Meditation nicht auskühlst. Und wenn du soweit bist, dann bitte ich dich, deine Augen zu schließen und mit mir auf eine Reise zu gehen. Bevor wir die Reise starten, atmen wir gemeinsam. Dreimal tief ein und aus und beachte bitte, dass du den Fluss der Atemluft bis in die Spitzen deiner Lungen hineinfließen lässt und wieder alles komplett ausatmest. Lass uns beginnen. Und nun finde deinen eigenen Atemrhythmus und atme genau so weiter, wie es für dich angenehm ist. Folge mit deiner Aufmerksamkeit deinem Atem und beobachte ihn. Und nun bitte ich dich, mit mir gemeinsam vor deinem geistigen Auge eine Reise in die Natur zu machen. Stelle dir vor, wie wir an einen kleinen Bach mitten in der Natur gehen. Schaue dich um. Betrachte den Ort, den du dir ausgesucht hast, ganz genau. Sind dort neben dem Bach Bäume oder Sträucher? Gibt es Schatten oder Sonne? Wachsen dort andere Pflanzen? Liegen dort vielleicht Steine, große, runde Kieselsteine mitten in dem Bach? Und schau mal, wie sich dort das Wasser an den Steinen bricht. Gibt es vielleicht auch Algen auf den Steinen? Wandere mit deinen Augen in deiner Landschaft umher. Schaue auch mal nach oben an den Himmel. Sind dort Wolken? Ist der Himmel blau oder grau? Scheint die Sonne heute? Oder ist es vielleicht sogar schon früher Abend? Und die Sonne geht bald unter. Ich bitte dich, dich genau hier in Ruhe umzusehen und dann einen Platz zu suchen, an dem du dich niederlassen kannst. Einen Platz direkt neben dem Bach. Und wenn du diesen Platz gefunden hast, dann setze dich vor deinem imaginären Auge genau dorthin, ziehe deine Schuhe aus. Und geh mit deinen Füßen, während du dort sitzt, ins Wasser. Spüre das Nass des Baches. Fühle, wie die Temperatur ist. Ist es ein Bergbach mit kaltem Wasser, das dich erfrischt? Oder ist es eher ein warmer Bach, der durch eine Wiese zieht, der deine Füße eher wärmt? Spüre das Wasser, wie es um deine Füße tänzelt. Nimm alles wahr und genieße. Und während du dort sitzt, lass deinen Blick wandern an eine Stelle, wo ganz viele Steine nebeneinander liegen und den Fluss des Wassers behindern. Es sind große, runde, schwarze Steine, die sich dort angesammelt haben. Aus welchem Grund auch immer. Sie liegen dort und behindern den Fluss. Ich bitte dich, stehe auf und gehe genau dorthin. Versuche doch mal, durch den Bach dorthin zu laufen. Ganz vorsichtig und achtsam. Wenn du das nicht magst, kannst du auch gerne am Ufer des Baches an diese Stelle gehen, wo sich diese vielen dunklen Steine aufgetürmt haben. Und nun bitte ich dich, die Ärmel hochzukrempeln und Stein für Stein zur Seite zu legen, damit der Bach wieder frei fließen kann, ungehindert und frei. Lass dir Zeit und nimm einen Stein nach dem anderen und lege ihn auf die Seite. Wenn du magst, kannst du gerne aus diesen Steinen kleine Türmchen bauen. Einen über den anderen schichten und kreativ neue Dinge gestalten. Die anderen Menschen, die hier vorbeikommen, mit voller Freude betrachten werden. Folge deinem Inneren und deiner Kreativität. Es ist egal, wie es aussieht. Hauptsache, du hast Freude daran, etwas zu erschaffen. Und spüre, wie das Wasser wieder kraftvoll an dieser Stelle vorbeifließen kann, weil du diese Steine zur Seite gelegt hast. Setze dich jetzt noch einmal an den Rand des Baches und beobachte genau diese Stelle, an der du mit deiner Tatkraft etwas geschaffen hast. Du hast den Fluss wieder zum Fließen gebracht, zum freien, ungehinderten Fließen. Und andererseits hast du wunderschöne Kunstwerke erschaffen. Und es ist egal, ob andere sie als Kunstwerke betrachten. Du hast es für dich getan, ganz alleine für dich, und erfreue dich daran. Erfreue dich an dem, was die Natur dir gibt. Es ist so viel dort. Nimm dir Zeit. Vielleicht steckst du wieder deine Füße ins Wasser und fühlst, wie es sich anfühlt, wenn das Wasser an ihnen vorbeiströmt, wie sie deine Füße kitzeln und wie das frische Nass deinen Kreislauf in Schwung bringt. Fülle dich auf mit dieser Energie Und wenn es für dich in Ordnung ist und du dich genug aufgefüllt hast, dann können wir wieder gemeinsam zurück ins Hier und Jetzt kommen. Und dazu zähle ich bis drei. Und bei drei darfst du die Augen wieder öffnen. Tief durchatmen, dich strecken und recken und im Hier und Jetzt ankommen. Eins, zwei und drei. Yay! Herzlich willkommen im Hier und Jetzt. Mal tief durchatmen und regeln und strecken und dehnen und genießen.